Dann sage ich auch erstmal guten Abend an alle. Und ja, Julian hat die einführenden Worte schon gesagt. Das Thema ist Konsumkritik, beziehungsweise auch Kritik an der Konsumkritik. Wobei ich eben auf beiden Schienen fahren möchte. Also es geht eben tatsächlich darum, um die Frage, wie gehen wir mit der Konsumkritik um, die üblich ist? Ja, es gibt ja, wir kennen das alle, eine Art von Konsumkritik, die darauf hinausläuft, zu sagen, die Einzelnen müssen quasi die gesellschaftlichen Probleme lösen, indem sie sich in ihrem Konsum einschränken. Ich schalte gleich mal die Folien dazu, zu dem Vortrag. Moment. Das hat jetzt nicht geklappt. So, okay. Ja, weil ich mich eben ausgehe von dieser gängigen Konsumkritik, wenn man es so nennen will, habe ich den Vortrag auch genannt, Frieren für das Klima. Wir kennen das alle, ne? Also es ist ja so die gängige Variante zu sagen, es gibt eine Energiekrise, es gibt eine Klimakrise, also müssen die Einzelnen sich einschränken und entsprechend sparen. Und dann kriegen wir das schon irgendwie in den Griff. Demgegenüber gibt es ja dann so die Gegenposition, die eigentlich sagt, naja, da kann man gar nichts machen, das sind ja die Strukturen und das ist rein moralisch, dieser Appell an die Einzelnen, was ja durchaus auch stimmt. Und dann gibt es aber eben so diese Gegenposition, die dann sagt, naja, Konsumkritik brauchen wir eigentlich nicht. Wir müssen die kapitalistische Logik als Struktur kritisieren. Vielleicht nochmal der Aufhänger zur Erinnerung an die laufenden Debatten. Wir kennen das ja alle oder erinnern uns alle an die Appelle von Robert Habeck, von Winfried Kretschmann, wo es darum ging, stellt die Heizung runter, wascht euch mit dem Waschlappen, um Energie einzusparen. Aber das gibt es ja auch bei den Klimaaktivistinnen sehr stark verbreitet. Also eine zentrale Forderung bei den Fridays for Futures war ja dieses Einführen einer CO2-Steuer. Ja, ich gehe jetzt auf diese Forderung im Einzelnen nicht ein, also wie die wirkt und was das für alles für Widersprüche in sich trägt. Aber die Einführung dieser CO2-Steuer lief ja darauf hinaus zu sagen, wir wollen den Konsum verteuern. Wir wollen die Einzelnen über die Schiene des Konsums oder des Preises dazu bringen, ihren Konsum zu reduzieren und sind davon überzeugt, dass das die Lösung ist. Das war ja, wir erinnern uns an die ganz zentrale Forderung bei Fridays for Future. Das heißt, auch die KlimaaktivistInnen haben diese Forderung oder haben sehr, sehr stark dieses Weltbild, ja, also die Einzelnen sind verantwortlich, die Einzelnen müssen dann auch die Lösung beitragen oder zur Lösung beitragen oder sind eigentlich der Schlüssel für die Lösung des Problems. Ja. Nun ist ganz grundsätzlich, nur mal so um zu umreißen, wie ich mich dem Thema annähern will, ist es ja ganz grundsätzlich so, dass die Einzelnen dieser Verantwortung gar nicht gerecht werden können. Und das wissen wir alle, das wissen im Grunde auch die AktivistInnen. Und das ist auch vielfach belegt. Ein paar Argumente werde ich dann im Laufe des Vortrags auch noch bringen, warum das sowieso überhaupt nicht hinhaut, diese Vorstellung. Also die Einzelnen können dieser Verantwortung gar nicht gerecht werden. Und zwar strukturell, also nicht aus individuellen Versagen heraus, weil sie vielleicht nicht willensstark genug sind oder so, sondern strukturell. Denn es ist ja tatsächlich so, dass die Ursachen der gesellschaftlichen Krise, in diesem Fall rede ich jetzt von Klimakrise und Energiekrise, um mich darauf erstmal zu konzentrieren, die Ursachen dieser gesellschaftlichen Krise sind so gestaltet, dass die Einzelnen darauf keinen nennenswerten Einfluss nehmen können, weil die Ursachen dieser Krise, der fundamental ökologischen Krise, in der Strukturlogik der kapitalistischen Gesellschaft zu suchen sind. daraus würde ich jetzt nicht den Schluss ziehen, und das begründe ich gleich noch, zu sagen, naja, dann können wir ja gar nichts machen. Solange die Struktur sich nicht geändert wird, brauchen wir als Individuen und Einzelne auch gar nichts tun. Wir brauchen auch den Konsum nicht kritisieren, das halte ich für falsch. Der Konsum ist tatsächlich auch Teil dieser Strukturlogik. Und wir müssen auch genauer darauf schauen, welchen Stellenwert der Konsum innerhalb dieser kapitalistischen Dynamik hat, ohne deshalb auf die Idee zu kommen, dass wir jetzt als Individuen durch Konsumverzicht oder durch Veränderung unseres Konsumverhaltens tatsächlich diese Strukturlogik ändern können. Das zur Einleitung. Jetzt gehe ich mal in die einzelnen Argumente. Vielleicht vorab ein paar Dinge, die für manche, die jetzt hier den Vortrag hören, nicht unbedingt neu sind, aber ich bringe es trotzdem nochmal, um das Ganze zu rahmen, ja, also um den Kontext herzustellen, indem ich argumentiere. Woher kommt denn diese Individualisierung der Verantwortung? Ja, wir kennen die ja sehr allgemein, das ist ja nicht nur beim Konsum so. Das ist im Grunde Kernbestandteil der liberalen Ideologie. Ja, die liberale Ideologie denkt immer vom Einzelnen aus. Ja, in der Theorie spricht man vom methodologischen Individualismus. Ja, sie führt die Strukturen der Gesellschaft auf das So-Sein der Menschen zurück oder des Menschen und konstruiert sich ein Bild eines Menschen, wie er ist, ja, eines Menschen, der aber eigentlich erst mit dem Kapitalismus erzeugt wurde, entstanden ist. Für die liberale Ideologie ist das aber der Mensch schlechthin, der ist so, der ist selbstbezogen, der will immer mehr haben, der ist konkurrenzorientiert und so weiter und so fort. Also dieser Mensch ist der Ausgangspunkt der liberalen Ideologie. Die Gesellschaft entspricht quasi diesem Menschsein. Und weil das so ist, liegt auch die Verantwortung für die Gesellschaft immer beim Einzelnen. Ja, wir kennen das alle so im Extrem von Margaret Thatcher. Ich kenne keine Gesellschaft, ich kenne nur Individuen. Aber genau das ist ja auch die Denkweise. Ja, da wird dann etwa gesagt, woher kommt denn der Konsum? Woher kommt es denn, dass die Firmen so fette Autos bauen und so viele Autos bauen? Ja, die machen ja nur das, was die Konsumenten und Konsumentinnen wollen. Die können da ja gar nichts für. Die bedienen nur die Bedürfnisse. Ja, da ist dann so diese Vorstellung dahinter, dass Marktwirtschaft ein System ist oder Kapitalismus ein System ist, das im Grunde auf Güterproduktion orientiert ist. Ja, es werden Güter produziert, die nachgefragt werden. Und die Verantwortung liegt letztlich immer bei den Einzelnen, bei den KonsumentInnen, die diese Dinge nachfragen. Wenn die diese Dinge nicht nachfragen würden, würden sie auch nicht hergestellt. Also ist die Sache klar, wir müssen bei uns Einzelnen anfangen. Jetzt ist ja dieser Menschentypus, von dem der Liberalismus ausgeht, ich sagte schon, eigentlich eine sehr historisch gesehen, eine sehr extrem kurzfristige Angelegenheit. Also es gibt ihn erst seit einigen Jahrhunderten, natürlich sowieso nicht in dieser reinen Form, wie der Liberalismus ihn konstruiert. Ist schon klar, trotzdem gibt es bestimmte Merkmale, greift der Liberalismus als Ideologie ja bestimmte Merkmale auf, die typisch sind oder charakteristisch sind für die Subjektivierung in der kapitalistischen Gesellschaft und beabsolutiert die, verallgemeinert die, macht sie überhistorisch. Ja, aber diese kapitalistische Form der Vergesellschaftung beruht ja tatsächlich auf der Vereinzelung der Menschen. Ja, also die Vereinzelung ist eigentlich das zentrale Novum, der Ausgangspunkt, wenn man so will, logisch jedenfalls, aber auch historisch, um die kapitalistische Beziehungsform herzustellen. Die Menschen werden herausgerissen aus ihren traditionellen Formen der Vergemeinschaftung, wo sie in irgendeiner Weise auf der Grundlage von Gemeingütern, von Naturalwirtschaft die notwendigen Dinge hergestellt haben, immer eingebunden in Form personaler Herrschaft und Abhängigkeiten und so weiter, aber eben in einer anderen Weise, grundsätzlich anderen Weise als im Kapitalismus eben in irgendeiner Weise vergemeinschaftet. Und Kapitalismus, Herstellung kapitalistischer Gesellschaft bedeutet oder geht einher mit der Zerschlagung dieser Form der Vergemeinschaftung. Es reißt die Einzelnen oder reißt die Menschen aus diesen Zusammenhängen heraus und vereinzelt sie gegeneinander. Ja, und weil sie vereinzelt sind, Gesellschaft auf der Grundlage von Vereinzelung kann eigentlich nur funktionieren über die Herstellung, die Produktion von Waren. Die Einzelnen müssen Waren herstellen, müssen Waren produzieren, um sich mit anderen Menschen in Beziehung zu setzen oder eben sich selber als Ware verkaufen, sprich die eigene Arbeitskraft als Ware verkaufen. Das macht so die Grundstruktur des Kapitalismus aus und insofern ist diese Vereinzelung tatsächlich so ein Kernpunkt, auf den der Liberalismus dann Bezug nimmt und das quasi und dann aber behauptet, das ist der Ausgangspunkt und nicht nur der Ausgangspunkt, der die Gesellschaft rechtfertigt, sondern es ist auch der Ausgangspunkt für alles, was die gesellschaftlichen Probleme betrifft. Wir müssen immer bei den Einzelnen anfangen. Die Einzelnen sind verantwortlich, die Einzelnen müssen ihr Verhalten ändern und dann ändert sich auch die Gesellschaft. Da sind wir natürlich in einem Kreislauf, der letztlich keinen Ausweg hat, also in einem Teufelskreis, ja, und genau darauf läuft die liberale Ideologie auch hinaus, weil sie ja sich gar keine andere Gesellschaft vorstellen kann und insofern immer die bestehenden Zustände, die bestehenden Formen der Gesellschaft rechtfertigt, legitimiert. Gut, das so zum Framing als Rahmen quasi. Um da nochmal das zu ergänzen, weil wir waren ja eben jetzt bei der Frage der Vereinzelung und der Strukturen. Diese Verbindung, die Einzelnen herstellen, über die Warenproduktion ist einerseits eine Form von gesellschaftlicher Beziehungsform, also die Art und Weise, wie die Menschen miteinander in Beziehung treten. Ja, also ich ist nicht einfach nur was Objektives, sondern es ist etwas, was die Einzelnen selber in ihrer Beziehung zueinander, also was prägend ist für die Beziehung der Menschen zueinander und zur Gesellschaft. Sie verhalten sich zueinander in der Form der Ware, sie verhalten sich zu ihrem gesellschaftlichen Zusammenhang als etwas Äußerlichem, sie verhalten sich zu ihrem gesellschaftlichen Zusammenhang als etwas Instrumentelles, was sie nutzen, was sie für ihre partikularen, für ihre privaten Interessen nutzen. Gleichzeitig hat aber dieser gesellschaftliche Zusammenhang eine Eigendynamik, weil er sich ja verobjektiviert, also die gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen nehmen die Gestalt von Sachen an und als diese Sachen entwickeln sie eine Eigendynamik, die aus der dann die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen resultiert. Also ich mache das jetzt wirklich ganz, ganz knapp, skizzenhaft, stichwortartig, weil ich hier eigentlich zu dem Punkt der Konsumkritik kommen möchte und brauche das aber jetzt als Rahmen und deswegen diese Stichworte. Was heißt diese Eigendynamik oder was ist das Wesentliche in dieser Eigendynamik, das zur Zerstörung der Lebensgrundlagen, der natürlichen Lebensgrundlagen führt? Würde ich sagen, erstmal sind zwei Momente sind maßgeblich. Das ist zum einen der inhärente Wachstumszwang, also die kapitalistische Produktionsweise unterliegt dem Selbstzweck, aus Geld mehr Geld zu machen. Und dieser Selbstzweck ist endlos. Ja, also Vermehrung des Geldes kennt an und für sich kein Ende. Und das bedeutet aber auch, dass hier per se schon mit einer ganz einfachen Logik festgestellt werden kann, dass diese Form der Produktion innerhalb einer natürlichen Welt, die begrenzt ist, die stofflich begrenzt ist, die natürlich begrenzt ist, gar nicht auf Dauer existieren kann. Das ist mittlerweile zu einem Gemeinplatz geworden. Also das ist ja etwas, was in der Presse oder in den Gesprächen kommt. Also endloses Wachstum in einer endlichen Welt ist nicht möglich. Das ist ja auch richtig. Ja, es wird zwar in der Regel nicht so sehr konsequent mit der kapitalistischen Produktionsweise verbunden, sondern stillert so ein bisschen, warum jetzt, woher jetzt dieser Wachstumszwang kommt. Aber an und für sich ist das natürlich richtig. Es gibt einen systemischen Wachstumszwang und der ist nicht kompatibel. Der führt zur Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen. Das ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung, wenn man so will. Das zweite Moment, das auch sehr wichtig ist, ist die Externalisierung von Kosten. Und zwar Externalisierung von Kosten der Produktion und des Konsums auf die Natur. Ja, woher kommt diese Externalisierung? Wir müssen ja fragen, was ist eigentlich das Äußere, was ist das Externe? Diese Externalisierung ist eigentlich nur deswegen möglich, weil Reichtum in der gesellschaftlichen Reichtum, in der kapitalistischen Gesellschaft bestimmt ist als alles das, was sich in Geld darstellt. Ja, also theoretisch gesprochen ist es der Wert, ja, der den Reichtum darstellt oder der als Reichtum gilt. Empirisch stellt sich da im Geld. Ja, nur was sich in Geld ausdrückt, ist auch wirklich Reichtum. Alles andere, was ich nicht in Geld ausdrücken kann, fällt aus dieser Rechnung raus und ist insofern gewissermaßen das Äußere dieser Art von Reichtum. Und auf dieses Äußere, ob das jetzt die Ressourcen sind, die über Jahrmillionen sich gebildet haben, fossile Energieträger, die über Jahrmillionen sich gebildet haben, die sind ja erstmal nichts, was die sind nichts, was aus der kapitalistischen Produktion resultiert hat, aber es wird angeeignet, es wird benutzt, ja, und das CO2, was da angereichert wurde, wird in die Atmosphäre gepustet, um es jetzt wirklich an diesem Beispiel der fossilen Energieträger festzumachen, und auch wieder externalisiert. Das heißt, die Zukunft, die Vergangenheit wird aufgebraucht, die Zukunft wird zerstört, ja, weil diese weder die Herstellung dieser fossilen Energieträger in der kapitalistischen Produktionsweise abgebildet ist, sie wird genutzt, werden genutzt, und auch die Zukunft, nämlich die Lebensmöglichkeit auf diesem Planeten für spätere Generationen, auch die wird nicht abgebildet in diesem gesellschaftlichen Reichtum, der sich im Geld darstellt. Das können wir bei verschiedenen Punkten durchdeklinieren. Das gilt natürlich für die gesamte Müllentsorgung, für die Vermüllung der Meere, für das Leerfischen der Meere, für die Verseuchung des Grundwassers, für die Zerstörung der Artenvielfalt und so weiter und so fort. Also alles das wird zwar genutzt, um in irgendeiner Weise kapitalistischen Reichtum zu produzieren, ist aber letztlich etwas Äußeres, was eben deswegen vernutzt, verbraucht und nicht wiederhergestellt wird. Insofern, nur mal auch nochmal so als kleine, um das nochmal festzuhalten, wir haben es also zu tun mit einer ganz bestimmten Beziehungsform in der kapitalistischen Gesellschaft, einer Beziehungsform, die auf der Vereinzelung der Menschen beruht, die sich dann über Waren miteinander in Beziehung setzen. Und wir haben es zu tun mit einer bestimmten Art und Weise der Produktion von Reichtum, der eben die Zerstörung aus den genannten Gründen, die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen gewissermaßen eingeschrieben ist. Das stichwortartig quasi der Rahmen, aus dem ich argumentiere. Und jetzt komme ich zu der Frage des Konsums. Jetzt könnte man ja sagen, na gut, das sind die Strukturen, ich hatte es eben schon angedeutet am Anfang, die Eigendynamik der kapitalistischen Gesellschaft, die läuft halt so, zerstört die Naturgrundlagen, da hat jetzt der Konsum eigentlich nichts mit zu tun. Ja, also Ausgangspunkt ist ja nur die Produktion, das stimmt auch in gewisser Weise. Aber die Frage ist doch auch, welchen Stellenwert hat erstens der Konsum und inwiefern, das wäre jetzt meine These, inwiefern spiegelt der Konsum diese Endlosigkeit des Wachstums und diese Äußerlichkeit gegenüber den natürlichen Lebensgrundlagen wider? Ja, also der Konsum ist zwar nicht Anfang und Endpunkt des Ganzen, wie es der Liberalismus behauptet, aber er ist Teil dieser Dynamik. Und das möchte ich mit euch gerne nochmal zusammen etwas genauer angucken. Also wie gesagt, die Ursache des Konsums ist nicht das individuelle Verhalten. Dieses individuelle Verhalten wird allerdings geprägt durch die Art und Weise der kapitalistischen Beziehungsform. Es erklärt sich also das Konsumhandeln erklärt sich also auch aus dieser spezifischen Form der Vergesellschaftung. Ganz knapp in Stichpunkten wieder. Wie hängt das zusammen? Ja, also inwiefern können wir sagen, der Konsum ist Teil dieser Dynamik und ist auch Teil dieser endlosen Wachstumsdynamik und dieser Zerstörungsspirale? Zunächst mal das Allersimpelste, das leuchtet unmittelbar ein. Also Menschen müssen Waren kaufen. Also wir müssen alle konsumieren, also sprich Waren kaufen, um überleben zu können. Aus dem einfachen Grund, weil ein Großteil der Güter, die wir brauchen zum Leben, in Warenform nur existiert. Nicht alles, vieles beruht ja auch auf vorgelagerter oder ausgelagerter, nicht warenförmiger Arbeit und Tätigkeit, Care-Arbeit und so weiter. Aber dennoch, wir brauchen Lebensmittel, wir brauchen Wohnungen, wir brauchen Kleidung, und das meiste davon liegt nun mal nur vor in der Form von Waren. Wir müssen es also kaufen, und um diese Waren zu kaufen, müssen wir eben auch Geld verdienen. Also wir sind gezwungen zu konsumieren. Und indem wir das tun, verhalten wir uns natürlich auch schon äußerlich gegenüber dem gesamten Produktionszusammenhang. Woran orientieren wir uns? Zunächst mal natürlich am Preis. Ja, wir verfügen nur über begrenzte Kaufkraft. Also orientieren wir uns am Preis. Wir können natürlich auch weitere Kriterien einführen, wie es zum Teil gemacht wird. Ist das jetzt aus Fairtrade oder ist das Bioproduktion und so weiter? Letzten Endes stehen wir als vereinzelte Einzelne dieser riesigen Masse an Waren gegenüber, in denen schon eine Abstraktion von den Produktionsbedingungen vollzogen wurde. Das heißt, wir können unmöglich überhaupt feststellen, wie diese Waren alle produziert wurden. Und selbst wenn wir es könnten, hätten wir darauf auch nur einen sehr begrenzten Einfluss. Es gibt ja dann so einen Versuch, da das Wissen anzureichern, zu wissen, wo kommen die Dinge her. Aber wir wissen auch alle, dass das letztlich großenteils Illusion ist. Und es bleibt immer sowieso das Problem, dass die allermeisten Menschen so viele Wahlmöglichkeiten auch wieder nicht haben. Ja, also wir haben nur ein begrenztes Einkommen. Diese Einkommen unterliegen auch Schwankungen, zum Beispiel der Inflation. Insofern habe ich immer als Einzelner diesen Maßstab des Preises als etwas ganz Zentrales, also quasi als Steuerungsfunktion in gewisser Weise, wie es auch in der marktwirtschaftlichen Ideologie wird das dann positiv gewendet. Also der Preis steuert das alles, der bündelt die Informationen. Das stimmt natürlich nicht. Der Preis bündelt nicht die Informationen, er verschleiert die Informationen, er verschleiert die Produktionsbedingungen, abstrahiert von ihnen, aber es ist letztlich das Kriterium, an dem der Einzelne und die Einzelne sich orientieren, wenn sie etwas kaufen. Insofern sind wir schon da darin, dass wir als Waren, als diejenigen, die Waren kaufen, sind wir Teil dieses Abstraktionsprozesses, sind wir also eingebunden in diese Art der Produktion des Reichtums, dieser spezifischen Art der Produktion des Reichtums, und die sind auch notwendig. Ja? Also Waren müssen nicht nur produziert werden, sie müssen auch verkauft werden, sonst machen die Unternehmen, realisieren ihren Wert nicht mehr, machen keinen Gewinn. Also der Konsum ist notwendig als Teil dieses Kreislaufes. Das wäre jetzt quasi die objektive Seite. Wir kommen da nicht raus aus dieser veräußerlichten Beziehung zum gesellschaftlichen Reichtum. Wenn wir es aber dann nochmal subjektiv betrachten, dann ist es ja auch so, und das ist ja auch vielfach thematisiert, dass der Konsum eine kompensatorische Funktion erfüllt. Er kompensiert etwas, was die Gesellschaft systematisch nicht zulässt, nämlich im Grunde ist es der Versuch, die Leerstelle zu füllen, die dadurch entsteht, dass die gesellschaftlichen Beziehungen grundsätzlich versachlicht sind und die Menschen voneinander getrennt sind. Das heißt, die kapitalistische Logik, dadurch, dass sie diese Beziehungsform etabliert, die grundsätzlich auf Versachlichung, Veräußerlichung, Instrumentalisierung beruht, schafft ihr eine Leerstelle. Also es gibt ein Bedürfnis, das darüber hinausgeht und was ständig nach Befriedigung sucht. Und da das Verrückte ist, dass es dann quasi der Konsum an dieser Stelle tritt, nicht ausschließlich, aber doch auch eine Funktion, eine kompensatorische Funktion hat, also diese Leerstelle zu füllen und das aber nie füllen kann. Ja, also es ist ja immer, wir kennen das alle aus der Werbung, so das Versprechen, dass an die Konsumprodukte ja irgendwelche Versprechen geknüpft werden. Sehnsüchte bei Reisen, bei Fernreisen, ja, oder bei das Auto, Ausdruck von Freiheit, von Abenteuer und Unabhängigkeit und so weiter. Und dann stehen wir im Stau und fahren über durch zu betonierte Landschaften. Also diese Versprechen, die an die Waren geknüpft sind, die an den Konsum geknüpft sind, werden ja nicht eingehalten. Oder jedenfalls systematisch bleiben sie unerfüllt. Und das ist jetzt nicht einfach nur so, dass die Werbung das erfindet, wie es ja oft so gesagt wird. Die Werbung nutzt das natürlich, sie spielt damit, die sind ja nicht blöd, die kennen diese Bedürfniserfüllungsfunktion. Aber es funktioniert nur deswegen, weil diese Leerstelle auch tatsächlich da ist. Wäre sie nicht da, könnte die Werbung sie gar nicht schaffen. Die Werbung nutzt diese Leerstelle, sie spielt damit. Die Leerstelle ist aber deswegen da, weil die Beziehungen grundsätzlich versachlicht sind und befriedigende soziale Beziehungen dann nur im kleinen, privaten, als vereinzelte Einzelne in der Familie, in privaten Beziehungen gelebt werden können, aber die gesellschaftlichen Beziehungen selber grundsätzlich einen Mangel aufweisen. Also auch hier wieder, der Konsum ist dann eben nicht nur dieses, ich decke bestimmte Bedürfnisse, sondern diese kompensatorische Funktion verweist schon darauf, auf die Endlosigkeit des Konsums. Ja, ich muss immer wieder neu konsumieren, um dieses Bedürfnis zu decken oder um dieses oder nicht erfüllte Bedürfnisse zu kompensieren. Und da es nie gelingt, muss ich auch immer weitermachen. Es gibt noch andere Faktoren, also die aber auch mit den gesellschaftlichen Beziehungen zusammenhängen oder andere Momente. Ein ganz zentraler ist das Gefühl der Handlungsmacht. Ja, also die gesellschaftliche Beziehungsform ist ja nicht nur eine, die versachlicht ist, sondern ist auch eine, die uns in die Position der Ohnmacht setzt. Die gesellschaftlichen Beziehungen verselbstständigen sich uns gegenüber, entwickeln eine Eigendynamik und wir sind ihnen gegenüber weitgehend ohnmächtig. Wo können wir handeln, selbsttätig werden, handeln, autonom, wie es immer propagiert wird, oder aus uns heraus? Und da ist auch wieder das Feld des Konsums ein ganz wichtiges. Ja, also da ist dann so dieses Gefühl der Handlungsmacht vorhanden, kann ausgelebt werden. Ich entscheide mich zwischen den Produkten, ja, oder ich entscheide so der aufgeklärte Konsument, der immer propagiert wird, ist dann der, der sich über alles informiert. Wie sind die Produktionsbedingungen? Welches Produkt ist besser? Ja, hält länger oder hat die und die Funktionen mehr, auch im Verhältnis zum Preis und so. Es gibt ja Menschen, die eigentlich einen Großteil ihrer Freizeit damit verbringen, Testberichte zu lesen oder auszuloten, wo kriege ich die besten Produkte her. Das muss jetzt nicht nur sein im Sinne von billig, es kann auch sein im Sinne von Fairtrade oder Bio oder sonst was. Aber so diese Handlungsmacht, die ungeheure Befriedigung verschafft bei vielen, dass ich hier entscheiden kann. Und wir kennen das ja auch alle von Menschen, die uns dann gegenübertreten und uns immer belehren wollen über das ist die richtige Konsumentscheidung und das ist die falsche und so. Es kann ziemlich nervig sein, aber das ist genau Ausdruck dieser Macht, die sie da verspüren und die eben auf anderen Gebieten nicht ausgelebt werden kann oder nur sehr bedingt ausgelebt werden kann. Also, ja, das hatte ich schon vorweggenommen, also diese Kompensationsversuche, auch dieser Versuch, Handlungsmacht zu erlangen, ist im Grunde zum permanenten Scheitern verurteilt. Und weil das so ist, Und weil es eben dauernd scheitert, ergibt sich daraus eine Maßlosigkeit des Konsums, also eine prinzipielle Maßlosigkeit des Konsums, die im Grunde die endlose Selbstzweckbewegung der Akkumulation widerspiegelt, reflektiert, widerspiegelt. Ja, also es ist gewissermaßen, was auf der einen Seite die permanente Produktion von Reichtum zur Vermehrung des Geldes ist, ist auf der anderen Seite gewissermaßen auch so eine subjektive Subjektivierung, eine subjektive Konstituiertheit, die diese Maßlosigkeit, diese Endlosigkeit in sich selber trägt und soweit es eben der Geldbeutel erlaubt, entsprechend auch endlos konsumieren will. Insofern wiederholt sich gewissermaßen auf der Seite des Konsums und auf der Seite der Subjekte diese Endlosigkeit der kapitalistischen Produktionsweise. Auch das zeigt, dass das eben nichts Äußerliches ist, also nicht irgendeine individuelle Entscheidung, sondern wir haben es zu tun mit einer Beziehungsform, in der beide Seiten auch, daher auch zusammengehören, also die subjektive und die objektive Seite. Man kann noch eine ganze Reihe anderer Faktoren oder Momente nennen, die ja auch in der Soziologie immer wieder diskutiert werden. Das eine ist sicherlich die Statuskonkurrenz, ja, oder das, also man kann auch sagen, allgemein, das allgemeine Konkurrenzverhältnis, was sich in der Statuskonkurrenz widerspiegelt, ja, also so eben der Nachbar hat ein neues Auto, ich will das auch, ich stelle mich da im Konsum, also so dieses, die Beziehungsform, die auf Konkurrenz basiert, ist eine, oder die Konkurrenz, die aus der Beziehungsform resultiert, sagen wir so rum, ist eine, die sich ja nicht nur in der direkten Konkurrenz am Arbeitsmarkt oder in der Firma oder ähnliches oder meinetwegen beim Sport widerspiegelt, sondern eben auch in den privaten Beziehungen und eben auch in der Form des Konsums. Also auch hier wieder die Beziehung Koinzidenz zwischen Beziehungsform und also der subjektiven und der objektiven Seite der Beziehungsform. Hinzu kommen dann noch einige objektive Dinge oder Faktoren, eher objektive Faktoren, wie zum Beispiel, dass die vereinzelte Lebensweise ja auch dazu führt, dass Gegenstände nicht geteilt werden. Ja, also wir kennen das alle, wir haben alle Werkzeuge rumstehen bei uns, die wir zweimal im Jahr anfassen, die könnten das sehr gut mit den Nachbarn teilen, aber weil halt so letztlich doch jeder und jede für sich lebt, Ausnahmen bestätigen die Regel, und dann immer kompliziert ist, wie tauscht man sich aus und so, werden diese Dinge einfach individuell gekauft und stehen dann rum. Ja, bei Autos ist es ja auch ganz extrem, ist ja auch bekannt, dass die Autos 90 bis 95 der Zeit einfach nur rumstehen, also gar nicht genutzt werden. Also wäre da ja auch ein Teil, wenn man schon überhaupt über Autoverkehr sprechen will, was ja an sich schon eine Form des Verkehrs ist, die mehr als problematisch ist. Aber wenn überhaupt, dann könnte man ja sagen, warum werden dann diese Autos nicht wenigstens geteilt? Gibt es natürlich Carsharing und diese Dinge, aber das sind alles Nischen. Nischen, wie soll ich sagen, Produkte oder Ansätze in Nischen, weil letztlich diese individualisierte Lebensweise ja nicht aufgebrochen wird. Und dann gibt es natürlich, und das ist jetzt noch ein Punkt, der auch ganz wichtig ist als Argument gegen die Individualisierung der Verantwortung. Also es wird ja oft so getan, als könnten die Einzelnen, jetzt mal ganz unabhängig von allen anderen Problemen, die da auftreten, wenn sie nur willensstark genug sind, tatsächlich ihren CO2-Ausstoß, individuellen CO2-Fußabdruck extrem reduzieren. Ja, da gibt es ja sogar die Ansätze von bestimmten Ökonomen innerhalb der Ökobewegung oder Klimabewegung, die dann sagen, ja, jeder Einzelne soll ich glaube, so um die 2,1, 2,2 Tonnen CO2-Ausstoß im Jahr verantworten dürfen. Und alles andere geht halt nicht. Oder man muss es dazu kaufen, ja, von jemand anderem abkaufen, fragt sich nur wie. Nun ist es aber auch so, dass wir in einem hochvergesellschafteten Aggregat leben oder einer Gesellschaft, die hochvergesellschaftet ist, wo ein großer Teil der Gesellschaft über Infrastrukturen organisiert ist. Und zwar hochzentralisierte Infrastrukturen, materialintensive Infrastrukturen, die gar nicht in unserem individuellen Einfluss liegen. Ja? Wenn heute beispielsweise, gibt es so eine Rechnung in der Bundesrepublik, ungefähr 8, dass jeder Einzelne und jede Einzelne ungefähr, ich sage es jetzt aus der Erinnerung heraus, um die 8 Tonnen CO2 im Jahr verbraucht. Wenn man das aber sich genau anschaut, und jetzt wäre dann der Anspruch, das runterzubringen auf 2, ja, auf 2 Tonnen. Wenn man sich es aber genau anschaut, und da gibt es entsprechende Rechnungen, dann zeigt sich, dass zwischen 4 und 5 Tonnen CO2-Ausstoß gar nicht schon nur auf die Infrastrukturen zurückgehen. Also sie sind quasi Durchschnitte, die auf die Einzelnen heruntergerechnet werden, auf die Einzelnen aber ja überhaupt gar keinen Einfluss haben. Das heißt, wie ich die Straßen, die ich nutze, die Eisenbahn, die ich nutze, den öffentlichen Verkehr, die Energieversorgung, die ich nutze und so weiter und so fort, wie die öffentlichen Gebäude gebaut wurden, auf das habe ich als Einzelner und Einzelne überhaupt keinen Einfluss. Und allein das macht im Jahresdurchschnitt eben schon mehr als die Hälfte des sogenannten individuellen CO2-Ausstoßes aus. Ja, das heißt, ich kann gar nicht, selbst wenn ich mich jetzt beschränken würde, wenn ich jetzt wirklich gar nichts mehr konsumiere, würde ich in diesem Land immer noch auf dem Durchschnitt von 5 Tonnen CO2 im Jahr landen. Und das ist jetzt eine grobe Zahl, ich hab jetzt extra keine Statistiken herangezogen. Ich habe die jetzt hier nicht präsentiert, weil ich wollte das jetzt eher thesenhaft machen. Also kurz und gut, wie man es auch dreht und wendet, kommen wir letztlich dahin, dass die Konsumweise zum einen ganz wesentlich zusammenhängt mit der Beziehungsweise, die diese Gesellschaft prägt, und zum anderen aber auch die Strukturen, die materiellen Strukturen, die dieser Gesellschaft zugrunde liegen, ohnehin schon auf einen extrem hohen CO2- und Materialverbrauch ausgerichtet sind, die von den Einzelnen, selbst beim allerbesten Willen und bei der größten Zurückstellung von Konsumwünschen überhaupt nicht zu beeinflussen sind. Damit kommen wir dann auch zu der Schlussfolgerung, dass das, Schlussfolgerung, die ich schon an den Anfang gestellt hatte, oder nochmal zu der These zurück, wenn man so will, individuelles Verhalten oder Ändern von Konsumverhalten stellt keine Lösung dar. Für mich heißt das jetzt nicht, dass die Konsequenz sein sollte, da ist mir eben alles wurscht und dann fliege ich eben, wenn ich das Geld habe, fünfmal im Jahr nach London zum Shoppen oder habe ein möglichst großes Auto oder was auch immer. Also so diese Umkehrschluss, den halte ich jetzt auch für verkehrt. Also ich denke schon, dass es richtig ist, den Konsum, erstens mal geht es natürlich darum, den Konsum grundsätzlich zu kritisieren, indem wir ihn in den Zusammenhang stellen mit dieser Beziehungsform. Das heißt, es geht nicht darum, Konsum gut zu heißen, sondern es letztlich heißt Veränderung der kapitalistischen Beziehungsform oder Aufhebung der kapitalistischen Beziehungsform, auch Veränderung der eigenen Beziehung zu den Dingen. Ja, also die Dinge, die hergestellt werden, sind dann nicht mehr nur äußere Dinge, nicht mehr irgendein Material, was ich nutze, sondern sie stehen schon immer in dem Zusammenhang einer gesellschaftlichen Beziehung. Genau das ist eben in der kapitalistischen Gesellschaft nicht der Fall. Und das ist zu kritisieren. Das heißt, der Konsum ist zu kritisieren als Teil dieser Beziehungsform. Und soweit ich das individuell machen kann, halte ich es auch für richtig, sich durchaus bestimmten Dingen zu verweigern. Also man muss nicht in jeden Blödsinn mitmachen. Man muss wirklich nicht einfach nur zum Shoppen nach London fliegen oder man muss nicht das fette Auto haben. Also es gibt Alternativen, die man auch leben kann, ohne sich deswegen zu kasteien und moralisch irgendwelchen rigiden Prinzipien zu unterwerfen. Also das halte ich auch für verkehrt. Es läuft übrigens ja oft darauf hinaus, dass gerade die dann so übermoralisch sind, sich auch entsprechend überlegen fühlen. Ja, also ich bin dann toll überlegen, weil ich meine Wohnung nur auf 14 Grad heize oder auf 15 Grad oder so und fühle mich den anderen überlegen. Das ist etwas, was nicht nur individuell abstößt, sondern auch tatsächlich auch politisch extrem kontraproduktiv ist. Also das ist eine Haltung, mit der kann ich bestimmt keinen Blumentopf gewinnen. Trotzdem muss ich ja nicht die Wohnung auf. Ich kann ja bestimmte Dinge berücksichtigen, ohne mich deswegen diesem moralischen Diktat entsprechend zu unterwerfen. Ich halte es auch für richtig, das zu tun. Also so diese Verweigerung im Kleinen, um zu merken, ich bin auch handlungsfähig. Also Handlungsfähigkeit würde ich dann eher vor Ort, nicht auf der Ebene, welche Dinge konsumiere ich, sondern auch mal zu sagen, scheiß drauf, ich muss nicht jede Mode mitmachen. Und da bin ich auch handlungsfähig, indem ich das eben nicht mitmache. Das ist aber etwas anderes als das, quasi zur Lösung des Problems hoch zu stilisieren. Das ist was ganz anderes. Das eine ist diese Hochstilisierung des individuellen Verhaltens ist nicht nur setzt nicht nur an der falschen Stelle an, stellt die gesellschaftliche Beziehungsform auf den Kopf, geht also von der Kritik weg. Und das andere ist eingedenk einer Kritik, sich einfach auch im Einzelnen durchaus kritisch zu verhalten, wo das eben möglich ist. Letztlich ist natürlich die Lösung nicht, und das mal wieder bei der Eingangsthese, nicht bei der kann nicht ausgehen von individuellem Verhalten, sondern nur durch eine grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Beziehungsform und der Reichtumsproduktion. Und wenn wir dann eben auf die Beziehungsform schauen, als den Kern dessen, was nicht nur diese endlose Produktion ausmacht, sondern auch diese Art, Dinge sich zu Dingen zu verhalten, nämlich in der Form des Konsums, dann muss das bedeuten, den Bruch mit der Vereinzelung, mit der Konkurrenz und der Warenproduktion oder positiv gesprochen eben Herstellung einer Gesellschaft, die auf Kooperation, die auf Teilen beruht und letztlich auf Kommunisierung, um dieses Wort mal aufzugreifen. Herstellung, also einer Gesellschaft, die auf Commons, auf Gemeingütern beruht. Ich will das jetzt nicht ausführen, was das dann bedeutet, so von wegen Lösung, weil dann sind wir wieder bei der Frage, wie können wir die Gesellschaft aufheben. Ich wollte jetzt schon ganz gerne über diese Frage des Konsums nochmal genauer, nochmal etwas im Einzelnen diskutieren. Das waren jetzt so ein paar Thesen dazu und beende deswegen den Vortrag jetzt an der Stelle. Und freue mich, wenn da entsprechende Fragen und Anmerkungen von euch kommen.